Mein Mädchen und ich, wir fühlen uns cool. Es gibt nur noch eins, das Robben sehen Mut. Robben sind Mann und werden sie nicht los. Unser Sündenberg wird riesengroß. Das ist der Grund, warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Warum ich und mein Mädchen so gern katholisch wären. Tage in der Woche sündigen wir. Und am dritten Tag wissen wir alles vor. Wir hatten schönere Kirchen und wir hatten einen Park. Und am Fuß und Peter ging's tierisch ab. Das ist der Grund, warum ich